ganz entspannt am Badestrand, das Sektglas in der Hand, auf den Bahamas. Sie sind an jedem Ort, machen ihren Sport, sie reiten Lamas. Sie werden niemals krank, haben Geld wie Sand in den Saharas. Ja, ein Millionär hat's niemals schwer, es geht ihm gut. Find dich mit der Wahrheit einfach ab. Es ist nicht wie im Fernsehen, dass er viel Probleme hat. Ihm geht's halt einfach gut. Sie sehen meist gut aus, ein Riesensaus und Braus, das ist ihr Leben. Sie sind immer sehr schick und jeder Augenblick ist wie ein Schweben. Ja, ein Millionär hat's niemals schwer, es geht ihm gut. Find dich mit der Wahrheit einfach ab. Es ist nicht wie im Fernsehen, dass der viel Probleme hat. Ihm geht's halt einfach gut. Oh, warum kann ich mich nicht so gut wie die fühlen? Oh, warum muss ich wieder für 12,30 Lotto spielen? Hallo Liebling, heute habe ich was ganz Besonderes für dich gezaubert. So Schatzi, was denn? Ja, Linsensuppe. Was, ein warmes Essen mitten in der Woche? Gilbert, was können Sie mir denn heute empfehlen? Ah, Monsieur, da hätten wir auch zunächst Salat de Pommes de Terre mit überbackenen Kroketten und als Hauptgang Hühnerbrust mit gegrillter Gänsehaut. Oh, Gilbert, das habe ich erst letzten Monat gegessen. Haben Sie nicht mal was Ausgefallenes? Ah, oui, Monsieur, wir haben etwas ganz Exklusives. Wie wäre es mit Soupe de Linz? Also, Herr Müller, für diese Woche schreibe ich Sie nochmal krank, aber ab nächsten Montag muss Ihr gebrochenes Bein wieder fit sein. Danke, Herr Doktor. Also, Herr von Strassnitz, ich kenne da eine ganz idyllische Klinik in St. Moritz. Da werden wir das mit Ihrem verstauchten Knöchel schon wieder hinkriegen. Ja, ein Millionär hat's niemals schwer, es geht ihm gut. Find dich mit der Wahrheit einfach ab. Es ist nicht wie im Fernsehen, dass er viel Probleme hat. Ihm geht's halt einfach gut. Ja, ein Millionär hat's niemals schwer, es geht ihm gut. Find dich mit der Wahrheit einfach ab. Es ist nicht wie im Fernsehen, dass er viel Probleme hat. Ihm geht's halt einfach gut. Ja, ein Millionär hat's niemals schwer, es geht ihm gut. Find dich mit der Wahrheit einfach ab. Na, Herr Schmidt, ist wieder Freitag. Ja, ich möchte meinen Lottozettel abgeben. Danke, das macht 12,30. Ja, ich weiß, vielleicht klappt's ja nicht mal. Also James, ich kann diese Lottospiele einfach nicht mehr sehen. Bitte fahren Sie weiter. Ja, sehr wohl, Sir. Ihm geht's halt einfach.